Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Ich will lebendige Menschen aus euch machen, Unsterbliche. Jesus ist da. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau. Hallo, seien Sie willkommen zu einem neuen Niemandsland. Zwischen allen Fronten. Auf unserer Fahne steht groß und deutlich, schwarz auf weißem Grund, geschrieben: Niemandem gehört das Land. Niemandsland, dieser schmale Streifen zwischen den Fronten, den Schützengräben und Bunkern der Feinde aller Menschen. Radio Contrabanda FM 91.4. Der für den 3. Dezember 2022 um 23.15 Uhr angekündigte Dritte Weltkrieg ist zum zweiten Mal ausgefallen. Die Drohnen auf russisches Territorium waren kein NATO-Kriegsgerät, wie es offiziell heißt. Die NATO betont, Russland nicht angegriffen zu haben. Selenskyj und Putin sind enttäuscht. Kein Bündnisfall, kein Kasus Belli. Puh, wieder Glück gehabt. Wieder knapp am Atomkrieg vorbeigeschlittert. Doch das Geschäft mit dem Militärgerät boomt. In den Rüstungsschmieden von Amerika, aber auch in Deutschlands Panzerschmieden, werden Sonderschichten gefahren. Die Manager und Aktionäre der Kriegswaffenindustrie jubeln und lassen in den Chefetagen die Sektkorken nur so knallen. Wir erleben gerade eine Umwälzung von historischem Ausmaß. Die alte Nachkriegsordnung ist endgültig dahin. Es ist kein kalter Krieg mehr, wo nur gedroht wird. Es wird scharf geschossen. Vergessen wir das nicht. Der Krieg zwischen Russland und der NATO tobt auf ukrainischem Boden, wo die Ukrainer die Soldaten stellen, der Westen die neuesten Waffen stellt und Strategie und Taktik bestimmt. Nebenbei wird die allermodernste Kriegsführung ausprobiert. Auf unserem Hardenberg-Geschichtskalender ist heute ein schönes Zitat zu lesen. Da heißt es: Jazz ist, warum dieses Jahrhundert anders klingt als andere. Dizzy Gillespie. In der heutigen Sendung wird es wie immer viel Geschichte, viel Politik und Kultur geben, vor allem aber Musik. Eine Sängerin wird besonders lange zu hören sein, Nina Hagen. Und hier sind wir auch schon beim zweiten Zitat aus der Geschichtschronik. Wilhelmine Schröder-Devrindt. 1822 trat sie als 17-jährige Sopranistin in Wien auf mit einer sensationellen, dramatischen Interpretation der Leonore in Beethovens Oper Fidelio. Genau diese Wilhelmine Schröder-Devrient hat einmal etwas sehr Schönes gesagt. Eine Sängerin mag ihre Heimat noch so sehr lieben, an der Sprache, an den Sitten und an den Erinnerungen ihrer Kindheit noch so sehr hängen. Sie hat doch nur ein wirkliches Vaterland, und das ist die Musik. Contrabanda FM in Barcelona. Willkommen im Niemandsland 91.4. Mein Name ist Detlef Jeskatz und ich bin für Inhalte, Technik und den guten Ton verantwortlich. Es ist Freitag, der 9. Dezember 2022. Nachdem es gestern die ganze Nacht durchgeregnet hat, scheint jetzt am Mittag wieder eine helle, milde Wintersonne über der gräflichen Stadt. 16 Grad. Manche glauben zu wissen, was Jesus als erstes tun würde, wenn er heute nochmal auf die Welt käme. Die Taliban vernichten, den Vatikan verkaufen. Wer weiß, ich glaube, er würde sich erstmal mit den neuen Medien vertraut machen. Aber dann würde er bestimmt loslegen, denn sie hätte ihn schon längst gepackt. Die Wut, die Wut, die Wut, die Wut. Auch ich finde vieles furchtbar, das zähle ich jetzt nicht auf. Nachher stöhnen alle, so ein verdammter Langweiler, was zählt der denn hier auf? Das hängt uns so zum Hals heraus, da sind die Nachrichten noch voll davon. Das ist doch Unterhaltung hier, das ist auch meine Meinung, wobei das Elend anderer ja oft auch Unterhaltung ist. Aber trotzdem, das geht schon auf die Nerven, was sich abspielt auf der Erde. Und manchmal packt mich auch die Wut, die Wut, die Wut, die Wut, die Wut. Sie packt mich jetzt nicht so brutal, dass ich schon gleich beim Frühstück das Marmeladenglas an die Wand schmeiße und völlig verzweifelt in die Scherben greife, weil mich alles so mitnimmt, dass ich nicht mehr weiß, wo die Welt anfängt und ich aufhöre. Ich renne auch nicht nackt auf die Straße und brülle mir die Seele aus dem Leib. Dafür bin ich viel zu schüchtern, aber manchmal ganz privat, da kann ich schon mal, ja, da packt sie mich die Wut, die Wut, die Wut. W-U-T, nur drei Buchstaben, perfekt so kurz und finster. Da fühlt man ja, da hat sich etwas angestaut und das bricht los, gewaltig pur, die Wut. Da gibt es keinen Plural, würde sich auch komisch anhören. Ich hatte gestern Hüte, meine Güte. Nee, manchmal bringt die deutsche Sprache etwas wirklich auf den Punkt. Da ist das Wort genau wie das Gefühl, die Wut kommt gut. Die Wut, die Wut, die Wut, die Wut, die Wut, die Wut. Sie ist zurück, Nina Hagen. Ein neues Album ist rausgekommen, jetzt erschienen. Die Skandalnudel, Jesus-Freak, Popstar. Nach über 10 Jahren, sagt der Spiegel, kehrt Nina Hagen mit neuer Musik zurück. Radikal ist sie immer noch, nämlich als radikale, fromme Punkmutter der Nation. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Ich werde gleich ein paar Stücke aus dieser neuen CD spielen, aber zuerst mal ein paar Worte zu ihrer Stimme. Die wirkt nämlich mittlerweile sehr krächzend und auch sehr heiser. Ab und zu ist sie sogar überkandidelt und macht so kindlich wirkende Cartoon-Charaktere nach. Der Traum ist aus. Gut, es geht um ihr neues Album. Das heißt Unity und ist vor knapp ein paar Tagen erschienen. Es ist ihre erste Veröffentlichung mit neuer Musik seit dem Jahr 2011. Und es geht viel um Gott und um die Liebe. Aber bitte jetzt nicht erschrecken, Leute. Die Nina Hagen ist schlau. Ihr werdet das hören, wenn ihr aufmerksam zuhört. Vielleicht zuerst ein paar Worte zu ihr. Nina Hagen ist mittlerweile Mutter zweier erwachsener Kinder und selber jetzt 67 Jahre alt. Und wir waren frei. Und die Vor kurzem wurde sie zum ersten Mal Oma, wovon sie entzückt erzählt. Ihr Sohn Otis, der 32, bekam sein erstes Kind mit seiner Partnerin. Er stammt aus der Beziehung Hagens mit Frank Chevalier. Nina Hagen ist außerdem Mutter der 41-jährigen Schauspielerin Cosma Shiva Hagen. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Hier singt sie die Tonsteine Scherbennummer, der Traum ist aus. Alles geben, dass er Wirklichkeit will. Aber Nina Hagen, so sagt der Spiegel in einer sehr umfangreichen Rezension des neuen Albums, ist auch die international als Ikone verehrte Mutter einer unangepassten deutschen Punk-Rock-Tradition. Ihre Hits, darunter der subversive DDR-Schlager Du hast den Farbfilm vergessen oder sarkastische New-Wave-Songs wie TV-Glotzer und die frühe MeToo-Hymne Punk, Hast du ne Macke, die in den späten 70ern erschienen, sind Basiselemente des deutschen Pop-Kanons. Mit Unbeschreiblich weiblich gelang ihr eine feministische Widerstandshymne. Ich habe keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Neben Udo Lindenberg, der anderen großen Rockschrulle, ist sie nicht nur der deutsche Popstar mit dem größten optischen Wiedererkennungswert, sie verfügt auch über das wohl größte Politikbewusstsein. Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Doch während sich männliche Kollegen ihres Kalibers im Alter eher staatstragend als rebellisch geben, blieb Nina Hagen immer die, der man alles zutraute, nur keine Angepasstheit. Ihre öffentlichen Skandale sind wahrscheinlich noch bekannter als ihre Musik. Etwa der Auftritt in einer ORF-Talkshow zum Thema Was ist los mit der Jugendkultur von 1979, in der sie spektakulär vorführte, wie Frauen beim Sex zum Orgasmus kommen. Unser Land. Die Familiengeschichte von Nina Hagen kennen wir mittlerweile alle, zumindest die Fans. Die wurde 1955 in Berlin-Friedrichshain geboren, als Tochter des Drehbuchautors Hans-Oliver Hagen und der kürzlich verstorbenen Schauspielerin und Sängerin Eva Maria Hagen, die Brigitte Bardot des Ostens genannt wurde. Hallo. Durch die frühe Beziehung mit dem politisch unbequemen Liedermacher Wolf Biermann, ab 1965 Ninas Ziehvater, wurde ihre Mutter nach dessen Ausbürgerung in den 70er Jahren mit Berufsverbot belegt. Ninas eigene Pläne, Schauspielerin zu werden, scheiterten zuvor ebenfalls am Politbüro. Eine Ausbildung wurde ihr verwehrt. 1977 gingen beide in den Westen. Jetzt ein Lied aus Nina Hagens neuem Album Unity mit dem Titel Atomwaffensperrvertrag. Atomwaffensperrvertrag, dem auch Deutschland bereits in den 50er Jahren beigetreten ist, die Abschaffung aller Atomwaffen in die Wege leiten soll. Dieser Vertrag wurde und wird kontinuierlich gebrochen, da das Wettrüsten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion keineswegs ein Ende fand. Ganz im Gegenteil. Der Traum eines führbaren nuklearen Angriffskrieges zur Erreichung der Weltherrschaft oder anders ausgedrückt zur Kontrolle über die verbliebenen Rohstoffe, Ressourcen und Märkte wurde nie aufgegeben. Außerdem. The ghost from Nagasaki. Außerdem. That time is an illusion. Außerdem. The past, the present and the future. Außerdem. And the future. Das ist ein so dermaßen großes Verbrechen gegen die Menschheit, dass ich mich wirklich immer frage, wozu habe ich denn eine Regierung? Wozu habe ich denn eine Regierung? Wozu? In Büchel, in der Südeifel, sind im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO ca. 20 US-Atomsprengköpfe stationiert, wovon jeder einzelne zehnfache nukleare Sprengkraft der Hiroshima-Bombe besitzt. Außerdem. The ghost from Nagasaki. Außerdem. that time is an illusion. Past, the present, and the future. And the future. And the future. And the future. Deutschland aktuell den Taurus, die modernste Abstandswaffe der Welt, gemeinsam mit Schweden entwickelt. Leute, wir müssen was tun. Diese bunkerbrechende Rakete fliegt nach dem Ausklingen vom Tornado über Satelliten ferngesteuert unterm Radar hindurch ins Ziel, wo sie laut eigenen Angaben der Luftwaffe 4 Meter Stahlbeton durchdringen kann. Aber Nina Hagen, so schreibt Herr Andreas Bocholt im Spiegel in einer langen Rezension, ist kein Relikt aus dem Jenseits des Kulturkanons. Sie ist noch da und feiert jetzt bei Herbert Grönemeyers Label Grönland ein Comeback. Unity, auf dem Hagen Altes und Neues aus verschiedenen Jahrzehnten frisch zusammengewürfelt hat, ist ein Groove-Monster. Es ist eine letztlich doch wieder schrill zu nennende, politisch bewegte Tanzplatte, auf der sich aktivistischer Spoken-Word-Gospel wie Atomwaffensperrvertrag, das Lied hatten wir gerade gehört, ebenso findet wie eine zart gesungene Version von Marlene Dietrichs Bob Dylan-Adaption »Die Antwort weiß ganz allein der Wind«. Antikapitalismus-Pop wie Geld, Geld, Geld reiht sich an feministischen Elektrofunk wie United Women of the World, aber auch an schwörige Raune wie Venusfliegenfalle über einen Krieg im All, der laut Hagen gerade erst begonnen hat, UFOs inklusive. Und hier das Lied Geld, Geld, Geld. Viel Spaß beim Hören. Nina Hagen. Wir lieben in Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 246. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Die belagerte Republik. Zweiter Teil. Der Aufbau der neuen republikanischen Armee erforderte sowohl innovatives Denken als auch Improvisationsfähigkeit. Ihre Kommandeure und Offiziere erhielten zwar wichtige Unterstützung von sowjetischen Beratern, allerdings war die Zahl dieser Berater nicht sehr groß. Etwa 600 bis 800 Personen, die sich über die gesamte republikanische Zone verteilten und in gewissen Abständen ersetzt wurden. Insgesamt dürften während des gesamten Spanischen Bürgerkriegs etwa 3000 sowjetische Berater in Spanien tätig gewesen sein. Aber ungeachtet all der wertvollen Hilfe, die diese Ingenieure, Techniker, Strategen und Experten für irreguläre Kriegsführung geleistet haben, dürfen wir keinesfalls die Leistung unterschätzen, die die spanischen Republikaner beim Aufbau neuer Streitkräfte selbst erbrachten. Der durch die Umstände erzwungene, rasche Aufbau der Armee brachte es unausweichlich mit sich, dass sie von vornherein gewisse strukturelle Defizite hatten. Besonders fiel dabei ins Gewicht, dass die mittleren Offiziersränge nur schwach besetzt waren, da diese Gruppe Franco besonders zahlreich unterstützte. Hinzu kam die unzureichende Koordination innerhalb der Truppen und zwischen den verschiedenen regionalen Truppenverbänden. Wie Rojo selbst es ausgedrückt hat, wir haben nicht eine, sondern fünf Armeen. Wiederholte Niederlagen in der zweiten Hälfte des Jahres 1937 hinterließen in den am besten ausgebildeten Kadern noch zusätzliche Lücken, worunter auch die interne Kommunikation ganz beträchtlich litt. Gleichwohl blieb die Moral dieser Armee trotz aller Niederlagen während des gesamten Krieges erstaunlich hoch. Anders als die republikanische Heimatfront, die ab 1938 deutliche Ermüdungserscheinungen und Symptome der Demoralisierung erkennen ließ, blieb die Moral in der Armee relativ intakt. Und wenn es auch zu Desertionen kam, hielt sich deren Zahl in relativ engen Grenzen. Dies lag zum Teil an der bemerkenswerten Kameradschaft und Solidarität an der Front selbst, aber auch an der Rolle der Politkommissare, von der bereits in Kapitel 3 die Rede gewesen ist. Zum Teil ist es gewiss auch dem Umstand zu verdanken, dass die republikanische Regierung die Truppe bei der Versorgung gegenüber der Zivilbevölkerung bevorzugte. Im Vergleich zu anderen modernen Kriegen wissen wir relativ wenig über die Wertvorstellungen und Empfindungen der gewöhnlichen republikanischen Rekruten. Aber es besteht kein Grund, an der Kraft des kriegsbedingten Sozialisierungsprozesses zu zweifeln, der mit den Erfahrungen von Kampfhandlungen und Mobilmachung einsetzte. Dieser Prozess fand in gewissem Umfang auch an der Heimatfront statt, allen Problemen mit der Moral zum Trotz. Er flößte vielen Menschen ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit zur Republik ein, auch solchen, die vorher indifferent gewesen waren. Das lässt sich aus der Tatsache schließen, dass unter den Hunderttausenden, die 1939 ins Exil gingen, auch Menschen waren, die vor dem Krieg mit politischer Militanz nichts zu tun gehabt hatten. Aber trotz ihres ebenso mutigen wie umsichtigen Vorgehens behielten die Republikaner an der Front in Aragonien nicht lange die Oberhand. Während in Quinto und Belchite verzweifelte Schlachten tobten, passierten die für die Republik bestimmten Rüstungsgüter nicht die Kontrollen an der französisch-spanischen Grenze, sondern waren blockiert aufgrund der widersprüchlichen Politik der sogenannten entspannten Nichteinmischung. Auch verfügte die Republik nicht über genügend gut ausgebildete Reservetruppen. Und wenn die Politik der Nichteinmischung es schon erschwerte, die republikanische Armee angemessen auszurüsten, reichte der Rüstungsnachschub für Reservetruppen ohnehin nicht aus. Im Spätsommer 1937 zeigte sich, dass die Republik ihre Offensive nicht länger fortsetzen und Franco nicht an der Eroberung des Nordens hindern konnte. Im Oktober 1937 fiel Asturien, Aviles und Gijón. Damit verlor die Republik nicht nur die Kohleindustrie, sondern auch ihre im Norden stationierten Armeen, etwa 200.000 Soldaten. Nach diesen beiden Verlusten war die Republik so geschwächt, dass sie einen militärischen Sieg im Bürgerkrieg aus eigener Kraft nicht mehr erringen konnte. Dies sollte sich in dem bitteren Winter 1937-38 in Teruel aufs Neue bestätigen. Die Schlacht von Teruel, der Hauptstadt der ödesten Provinz Aragoniens, war ebenfalls ein von Rojo inszeniertes Ablenkungsmanöver und sollte Franco davon abhalten, sich abermals Richtung Madrid zu wenden. Der Generalissimo schlug die Empfehlungen seiner deutschen, italienischen und spanischen Berater in den Wind und dirigierte Truppen nach Teruel. Er war ängstlich darauf bedacht, auch nicht einen Quadratzentimeter einmal gewonnenen Territoriums zu verlieren, wollte sich aber vor allem die Gelegenheit nicht entgehen lassen, eine große Zahl von Feinden zu vernichten, darunter einige der besten Verbände der republikanischen Armee. Denn im Gegensatz zu den Republikanern brauchte Franco sich nicht darum zu sorgen, seine Reserven aufzubrauchen, da sich diese leicht ersetzen ließen. Die Schlacht wurde mitten im Winter 1937-38 geschlagen und war eine der grausamsten, die Spanien je erlebt hat. Schneestürme hinderten Franco daran, mechanische Transportmittel und Flugzeuge einzusetzen. Soldaten starben an Unterkühlung, anderen mussten die erfrorenen Gliedmaßen amputiert werden. Die Republikaner nahmen die Stadt Anfang Januar 1938 ein, konnten aber Francos Gegenoffensive nicht standhalten. Teruel war der endgültige Wendepunkt des Krieges, zeigte sich jedoch ein für allemal, dass die Republikaner Francos bloße technische Überlegenheit nicht durch Mut oder taktisches Geschick wettzumachen vermochten. General Rojo besaß ein außerordentliches strategisches Talent, das Franco fehlte, doch anders als Franco konnte Rojo seine Strategien nicht immer anwenden. Letzten Endes war die Verletzlichkeit der Republikaner dem Umstand geschuldet, dass es sich bei Rojos Offensiven stets um reaktive Strategien und Ablenkungsmanöver handelte. Nach Teruel, wo die Republikaner abermals einen kleinen Vorteil teuer verteidigt hatten, mussten sie den Rückzug antreten. Ende Februar hatten Francos Truppen die Stadt zurückerobert. Dabei fielen ihnen neben fast 15.000 Gefangenen auch Unmengen an Kriegsgerät in die Hände. Die hohen Verluste an gut ausgebildeten Soldaten, die die Republik nach dem Zusammenbruch der Nordfront und jetzt wieder nach der Niederlage von Teruel erlitten hatte, zwangen ihre militärische Führung dazu, immer jüngere bzw. ältere Männer einzusetzen. In dieser Hinsicht war die Republik jetzt wesentlich schlechter gestellt als die Frankisten. Die nicht ausgebildeten Rekruten konnten die erfahrenen Soldaten, die die Republik verloren hatte, natürlich nicht ersetzen. Diese beständige Erosion blieb nicht ohne Folgen, ein weiterer Faktor, der die Leistungsfähigkeit der republikanischen Armee einschränkte. Auch der republikanische Premierminister Juan Negrín musste sich nach der Niederlage von Teruel neu orientieren. Seit Übernahme der Regierung im Mai 1937 hatte er eine zweigleisige Strategie verfolgt. Er hatte einerseits militärischen Widerstand geleistet und andererseits versucht, mit diplomatischen Mitteln eine Aufhebung der Nichteinmischung zu erreichen oder wenigstens international die Anerkennung der legitimen Rechte der Republik zur Kriegsführung zu bewirken. Im Mai-Regierungskabinett vollzog sich dazu eine entscheidende Wende. Es setzten sich jene vom Präsidenten der Republik gestützten Mitglieder durch, die wussten, dass der Ausgang des spanischen Bürgerkrieges letzten Endes in den europäischen Regierungskanzleien entschieden wurde. Deshalb musste die Republik unbedingt ihre diplomatischen Anstrengungen verstärken, um dort mehr Unterstützung zu gewinnen. Für diese Politik war Juan Negrín eigentlich genau der richtige Regierungschef. Der, genau wie Franco, 1892 geborene Politiker, stammte aus einer der vermögendsten Familien in Las Palmas de Gran Canaria und hatte seine Ausbildung größtenteils im Ausland erworben. So hatte er etwa in Deutschland, wo er Medizin studiert hatte, in der Forschung gearbeitet. Mit nur 30 Jahren hatte er bereits den Lehrstuhl für Physiologie an der Universität Madrid erhalten. Er gab der Republik gegenüber der Monarchie den Vorzug, da er sich als rechtsstaatlichen Liberalen sah und schloss sich, wie viele andere junge Menschen seiner Generation, der Sozialistischen Partei Spaniens an, weil er darin das beste Instrument für eine Modernisierung Spaniens und die Öffnung des Landes nach Europa hin sah. Negrín war von beeindruckender Intelligenz, politisch wie akademisch, und ein ungemein scharfsinniger Beobachter der europäischen und der Weltpolitik. Der urbane, kosmopolitische und mehrsprachige Mann hatte exzellente Kontakte ins Ausland und vermochte sich deshalb, anders als sein Amtsvorgänger, auf dem internationalen diplomatischen Parkett perfekt zu bewegen. Nicht wegen Ersetzen, auch nicht wegen eingesetzten Verbrechen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 246, eine Niemandsland-Produktion, 2022. Literaturhinweis: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham. Titel der englischen Originalausgabe: »The Spanish Civil War, A Very Short Introduction«, Oxford, New York, Oxford University Press, 2003, Helen Graham. Die deutsche Ausgabe erschien 2008 in der Reclam-Universalbibliothek, Reclam-Verlag Stuttgart. Die Übersetzung ins Deutsche stammt von Susanne Lenz. No pasarán. Pasaremos. Niemandsland Geschichte, Niemandsland Historia. Viva la muerte, la tragedia de la guerra civil española. Capítulo 3, Hotel Florida, segunda parte. La ruta que llevaba al frente, o mejor dicho, a uno de los distintos frentes de guerra, discurría hacia el oeste, a lo largo del Valle del Ebro, que llevaba a la ciudad de Zaragoza, y luego torcía hacia el norte por las resecas y polvorientas colinas de Huesca. Viajando en un coche para la prensa, proporcionado por la Generalitat, y escoltados por un chofer armado y un guardia, Robert Capa y Gerda Taro fueron avanzando muy despacio, ya que en cada pueblo eran detenidos por patrullas de control de lugareños armados con viejas escopetas que les exigían la documentación. Cerca de Barcelona, esos vigilantes eran anarquistas de la CNT-FAI, pero más próximos al frente solían ser militantes de un partido marxista de orientación antiestalinista llamado POM, Partido Obrero de Unificación Marxista, que mantenía estrechos vínculos con el viejo partido de Gerda en Leipzig, el SAP alemán. Pero a pesar de su filiación política, esos vigilantes no estaban muy seguros de los lugares donde se estaba combatiendo. «Puede ser que el frente empiece ahí», les explicó un hombre demacrado y con barba que llevaba un pañuelo anudado a la cabeza. «Pero no estamos muy seguros». «Nadie está seguro de nada», se dijo Capa. En Santa Eulalia, al nordeste de Huesca, se encontraron con un pelotón de milicianos, en el que había al menos una mujer, que disparaban contra unos sublevados al otro lado del valle, tan lejos que era imposible verlos, y mucho menos alcanzarlos con un disparo. En las colinas que rodeaban Lesiñena, donde se había instalado el cuartel general del POM, los soldados se habían quitado la camisa debido al sol abrasador e intentaban emplazar las baterías en un lugar que estuviese protegido de un ataque enemigo que no llegaba nunca. La impresión general era que los combates se hallaban en punto muerto. Para compensar la falta de acción real, Capa y Gerda hicieron lo que casi todos los fotoperiodistas en estos casos: convencían a los soldados para que simularan la lucha y les hacían correr por la ladera de un monte enarbolando sus armas y apuntando contra un enemigo imaginario. Y aunque Gerda logró tomar una foto extraordinaria de una batería enfocada desde arriba en la ladera de un monte con bancales, que tiene la fuerza vertiginosa de paisaje con la caída de Ícaro de Bruegel, la mayoría de esas fotos carecían de emoción y tensión. Así que ambos se concentraron en hacer fotos de carácter simbólico para los carteles de propaganda que pudieran dar una visión humana de la guerra al público del resto de Europa. Un miliciano jovial rodeado de niños sonrientes. Otro que bebe vino de una bota. Cuatro soldados, cada uno con un uniforme distinto, que cierran los ojos heroicamente bajo el fiero resplandor del sol. U otro que ha escrito con tiza las siglas POM en el casco, que tiene el fusil a su lado y está acariciando con dulzura una paloma. Con la esperanza de encontrar la historia que habían ido a buscar a España, Robert y Gerda se dirigieron hacia el sur, atravesando la árida meseta aragonesa en dirección a Madrid. Era el momento de la siega, pero los terratenientes habían desaparecido. Los que no habían huido habían sido asesinados, así que los campesinos, cubiertos con grandes sombreros de paja, con la ayuda de algunos destacamentos de milicianos, cosechaban el trigo para ellos mismos. Por primera vez, le dijeron a Capa, habría pan para toda la gente del pueblo y también para sus defensores. Tanto Capa como Gerda se dejaron embriagar por el júbilo al ver a aquellos hombres con sus rastrillos y sus cedazos, que tenían el aspecto intemporal de unos granjeros de un cuadro de Millet. Y eso que no podían olvidar a las niñas que iban montadas en las mulas que hacían girar las norias, o al soldado que le daba el biberón a un corderito mientras sostenía un cigarrillo en la otra mano. Los soldados y los campesinos posaban con orgullo para la cámara de Capa, frente a una tría en la que alguien había escrito «Requisada por las autoridades», y saludaban levantando el puño izquierdo. En Barcelona y Aragón parecía que el enemigo era invisible y que había triunfado la revolución, pero en Madrid eso no estaba tan claro. Madrid ardía bajo el sol estival y los árboles que flanqueaban el Paseo del Prado apenas se movían bajo la débil brisa. El olor del polvo y de las fritangas se mezclaba con el aroma de los puestos de café en la plaza de Antón Martín. Como no había trabajo en la oficina de patentes de la calle Alcalá, María se pasaba la mayor parte del tiempo, excepto en los encuentros vespertinos que María le seguía pidiendo, dando instrucción militar a los voluntarios que se habían presentado para formar el batallón de oficinistas llamado La Pluma. Convertir a empleados de oficina en una fuerza organizada de choque era un trabajo exasperante. «No hemos venido aquí a jugar a los soldados», se quejaba uno de los oficinistas de rostro blanquecino que solo quería que le enseñaran a disparar un fusil y luego «¿Dónde hay que ir?». Pero Barea sabía que el gobierno necesitaba toda la ayuda posible. Desde el norte los sublevados se acercaban a Madrid por la sierra de Guadarrama y por el sur avanzaban desde Andalucía a través de Extremadura. Y a pesar de que el Führer tranquilizaba a los gobiernos europeos prometiéndoles que jamás enviara material bélico a España, ya había facilitado aviones de transporte para el traslado a Andalucía del ejército de África al mando de Franco a través del estrecho de Gibraltar, así como bombarderos para atacar objetivos gubernamentales. Mientras tanto, Inglaterra y Francia, Francia, donde gobernaba su propio Frente Popular, habían firmado un acuerdo de no intervención que más tarde suscribirían todos los países europeos, incluso Alemania e Italia, por el que se comprometían a no enviar armamento ni ayuda militar de ninguna clase a la República Española. Nadie quería molestar a Hitler ni provocar otra terrible guerra, de modo que todo el mundo aceptó que aquello era un conflicto interno y, como decían en privado los diplomáticos ingleses, un conflicto en el que nosotros tenemos que apoyar a los de nuestra clase. Y mientras que los diplomáticos miraban hacia otro lado, la guerra había transformado por completo la capital. En las calles se habían levantado barricadas con adoquines. Los escaparates estaban protegidos con cintas de esparadrapo que intentaban impedir los destrozos en caso de bombardeo. Toda la ciudad se mantenía a la expectativa. De repente, una mañana, cayó una bomba en la calle Jesús y María, a una manzana de la calle donde vivía Barea, justo en el lugar donde se reunían las mujeres embarazadas que esperaban el reparto de leche. Barea corrió hacia el lugar de la explosión y en medio de los gritos se encontró la calle llena de escombros, sangre y miembros amputados. Aquella noche, todavía conmocionado, pero decidido a hacer algo para impedir que aquello volviera a suceder, ignoró las suplicias de Aurelia, que le pedía que se quedase en casa, y se unió a una brigada de vigilancia nocturna que recorría las calles hasta el amanecer y que se dedicaba a recubrir las luces de las farolas con papel celofán azul, que hacía que las calles parecían sumidas en un crepúsculo fantasmagórico. En medio de las sombras, las luces traseras de los camiones cargados de soldados resplandecían como los ojos malignos inyectados de sangre de unos monstruos de pesadilla, se dijo Barrea, pensando en Goya. Hotel Florida, Verdad, Amor y Muerte en la Guerra Civil, de la señora Amanda Vail. Publicado en España en el año 2014, bajo el título Hotel Florida, Verdad, Amor y Muerte en la Guerra Civil. La edición original en inglés se llama Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War. Publicado en la editorial Ferrer, Strauss & Giraud, Nueva York. La traducción va a cargo del señor Eduardo Jordá. Una producción de Niemandsland, Contrabanda FM 2022. ¡No pasarán! ¡Pasaremos! ¡Pasaremos! Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts jetzt wieder ein Audiotext von Le Monde Diplomatique. Diese Woche stellen wir uns die Frage, wer hat eigentlich das Geld und die Macht in Kiew? Macht und Geld in Kiew. Wer sind die Oligarchen? Oft wird der Begriff Oligarchen allein mit Russland in Verbindung gebracht. Dabei gibt es sie auch in anderen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. In Georgien, Moldau, Kasachstan, Aserbaidschan und nicht zuletzt in der Ukraine gibt es Milliardäre, die ebenso wie ihre Pendants in Russland im Zuge der Privatisierung in den 1990er Jahren verdächtig schnell sehr reich geworden sind. Im Gegensatz zu den russischen Oligarchen, die seit dem Amtsantritt von Wladimir Putin nicht mehr direkt in die Politik eingreifen können, standen die ukrainischen Magnaten stets im Zentrum der Macht. Entweder direkt, indem sie die höchsten Ämter bekleideten, über ihnen gewogene Mandatsträger oder aber durch die Kontrolle der wichtigsten Medien. Im Jahr 2014, als die Orangene Revolution blutig niedergeschlagen wurde, wobei 100 Demonstrierende und 20 Polizisten ums Leben kamen, war es ausgerechnet ein Oligarch, der den Auftrag erhielt, ein durch und durch korruptes System zu zerschlagen. Der Schokoladenmagnat Petro Poroschenko wurde bereits im ersten Wahlgang mit 54,7% der Stimmen zum Präsidenten gewählt. Der Mann, so hofften viele, hat genug eigenes Geld, um die Macht nicht als Quelle persönlicher Bereicherung zu nutzen. Doch es änderte sich nichts. Angesichts der eher noch zunehmenden Korruption setzten die WählerInnen 2019 auf den Komiker Volodymyr Selenskyj, einen absoluten Neuling in der Politik, der im zweiten Wahlgang mit 73% der Stimmen gewählt wurde. Amtsinhaber Poroschenko blieb mit 24% abgeschlagen zurück. Der neue Präsident versprach, der Herrschaft der Oligarchen ein Ende zu setzen. Doch seine Kritiker warfen ihm vor, selbst die Marionette eines Oligarchen zu sein, nämlich von Igor Kolomoyskyj, einem der reichsten Männer der Ukraine, der unmittelbar nach der Wahl Selenskyjs aus dem Exil in sein Heimatland zurückkehrte. Im September 2021 verabschiedete die Rada, das ukrainische Parlament, das Anti-Oligarchen-Gesetz. 2 Monate später wurde es vom Präsidenten unterzeichnet. Was einen Oligarchen überhaupt ausmacht, definiert das Gesetz anhand von 4 Kriterien. Einfluss auf die Massenmedien, Besitz eines Unternehmens, das eine Monopolstellung innehat, aktive Teilnahme am politischen Leben und ein Vermögen von umgerechnet mehr als 77 Millionen Euro. Alle Personen, die diese Kriterien erfüllen, müssen ihren gesamten Besitz öffentlich machen, sie dürfen keine politischen Parteien finanzieren, sich nicht mit hohen Beamten treffen und sich nicht an Privatisierungen beteiligen. Die Veröffentlichung der Pandora Papers durch das internationale Konsortium investigativer Journalisten im Dezember 2021 verdüsterte jedoch das Bild. 38 ukrainische Politiker besitzen demnach Konten in Steueroasen, mehr als je zuvor. Das Datenleck zeigte auch, dass Selenskyj und seine Kompagnons aus der Unterhaltungsindustrie, allen voran Sergei Schefir, langjähriger Geschäftspartner und heute enger Berater des Präsidenten, Firmen mit Sitz auf den britischen Jungferninseln, in Zypern und in Belize besaßen. Eine dieser Firmen war am Kauf von Immobilien in London beteiligt. Ein Sprecher des Präsidenten beeilte sich zu erklären, dieses Offshore-Netzwerk sei 2012 errichtet worden, um die Einkünfte zu schützen, die Selenskyj und seine Partner in der Unterhaltungsindustrie unter der prorussischen Regierung von Viktor Janukowitsch erzielt hatten. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und Feierabend vorm Aufstehen sagen. Ich möchte ganz sorglos verreisen können und Erdteile wie meinen Garten kennen. Ich möchte mal etwas ganz Nutzloses kaufen und barfuß allein durch den Kongo laufen. Ich möchte mit dir nach Australien fliegen und Sonnenbrand am Mississippi kriegen. Ich möchte im Winter mal Sommer haben und nachts in römischen Brunnen baden. Ich möchte einmal in Juwelen wühlen und mich als Schwan unter Enten fühlen. Ich möchte meine eigenen Nerze züchten und mich an die Brust eines Stierkämpfers flüchten. Ich möchte im Juli das Mittelmeer pachten und von meiner Yacht die Küste verachten. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und nie mehr in drohenden Rechnungen graben. Ich möchte nach keiner Beförderung mehr streben und meinem Alltag den Abschiedskuss geben. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und nie mehr in drohenden Rechnungen graben. Ich möchte nach keiner Beförderung mehr streben und meinem Alltag den Abschiedskuss geben. You are listening to Niemandsland. A radio show in German, a free voice in a world of little freedom. Contrabanda 91.4 in Barcelona. die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 5. bis zum 19. Dezember 2022. Die Knüllermeldung des Tages ist natürlich der rechte Untergrund. Plan für einen rechten Putsch soll es gegeben haben. Zahlreiche Festnahmen bei einer bundesweiten Razzia gegen das Reichsbürgernetzwerk haben stattgefunden. Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete in Umsturzvorbereitungen verwickelt. Wollen wir mal abwarten, was da alles so kommt. Wenn da nicht mal die Spuren hin zu Putin führen. Es erinnert ein bisschen an die 1920er Jahre, schreibt die Junge Welt in ihrer Homepage. Ein Adliger, Militärangehörige und eine zur AfD gehörende Richterin wollten mit einer Gruppe von Reichsbürgern einen Putsch anzetteln. Das klingt auf den ersten Blick wie schlecht ausgedacht, war aber am Mittwoch Anlass für eine der größten Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Morgengrauen rückten rund 3000 Einsatzkräfte, darunter Beamte des Bundeskriminalamtes, der GSG 9 und mehrere Sicherheitseinsatzkommandos, aus und durchsuchten über 130 Objekte in 11 Bundesländern. Die Bundesanwaltschaft ließ 25 Verdächtige festnehmen, auch in Italien und Österreich. Ihnen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, die mutmaßlich den Umsturz des politischen Systems in Deutschland vorbereiten wollte. Zudem gibt es noch 27 weitere Beschuldigte, darunter Bundeswehrsoldaten. Bei einem in der Nähe von Perugia in Italien festgenommenen 64-Jährigen handelt es sich nach Angaben der italienischen Polizei um einen ehemaligen Offizier einer Bundeswehr-Spezialeinheit. 8 der 25 festgenommenen Verdächtigen befanden sich am Mittwochnachmittag in Untersuchungshaft, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank in Karlsruhe. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sprach am Mittwoch von einer terroristischen Vereinigung, die die staatliche Ordnung in der Bundesrepublik habe stürzen und durch eine andere ersetzen wollen. Diese sei in Grundzügen auch schon ausgearbeitet gewesen. Dafür hätte die Gruppe auch Tote in Kauf genommen. Laut den Ermittlern sollen einzelne Mitglieder bereits konkret vorbereitet haben, mit einer bewaffneten Gruppe gewaltsam in den Bundestag einzudringen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD sprach von einem Abgrund terroristischer Bedrohung. Ausgangspunkt der Ermittlungen sollen Verbindungen von Mitgliedern der nun ins Visier der Ermittler geratenen Vereinigung zu Angehörigen der Gruppe Vereinte Patrioten sein, die im April festgenommen worden waren und geplant haben sollen, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD zu entführen. Im Berliner Nobelortsteil Wannsee nahm die Polizei die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann fest. Sie stand im Oktober 2022 selbst vor Gericht, weil über ihre vorzeitige Versetzung in den Ruhestand entschieden werden sollte. Berlins Justizsenatorin Lena Kreck von Die Linke bezeichnete sie am Mittwoch als brandgefährliche Person. Sie werde dafür kämpfen, dass die Richterin nicht nur ihr Amt verliere, sondern auch kein Ruhegeld bekomme, so Kreck. Im thüringischen Bad Lobenstein wurde das Jagdschloss Weidmannsheil von Spezialkräften durchsucht. Es gehört dem Immobilienunternehmer Heinrich der 13. Prinz Reuß, der nach Medieninformationen gemeinsam mit Malsack-Winkemann das Netzwerk anführte. Der 71-Jährige wurde am Mittwoch in Frankfurt am Main festgenommen. Das Haus Reuß war bis zur Novemberrevolution 1918 die regierende Dynastie in zwei kleinen Fürstentümern auf dem Gebiet des heutigen Landes Thüringen. Die terroristische Vereinigung soll spätestens Ende November 2021 gebildet worden sein. Die Mitglieder seien der festen Überzeugung gewesen, dass Deutschland derzeit von Angehörigen eines tiefen Staates regiert werde, hieß es am Mittwoch. Zentrales Gremium der Gruppierung sei ein Rat gewesen. Das Gremium habe ähnlich wie das Kabinett einer regulären Regierung über Ressorts wie Justiz, Außen und Gesundheit verfügt. Die Mitglieder des Rates haben sich seit November 2021 regelmäßig im Verborgenen getroffen, um die angestrebte Machtübernahme in Deutschland und den Aufbau eigener Staatsstrukturen zu planen, so die Bundesanwaltschaft. Weiter hieß es, Reuß solle versucht haben, Kontakte zu Vertretern, Achtung, hier kommt's, der Russischen Föderation aufzunehmen. Ein militärischer Arm, zu dem auch aktive Bundeswehrsoldaten gehört haben sollen, sollte demnach die staatliche Ordnung auch auf Ebene der Gemeinden, Kreise und Kommunen beseitigen. Der Vereinigung sei bewusst gewesen, dass es dabei zu Toten kommen werde. Sie nahm laut Bundesanwaltschaft dieses Szenario aber als notwendigen Zwischenschritt zur Erreichung des von ihr angestrebten Systemwechsels auf allen Ebenen zumindest billigend in Kauf. Die Gruppe wollte demnach vor allem Angehörige der Bundeswehr und Polizei für den geplanten Umsturz rekrutieren. Bei mindestens 4 Treffen in Baden-Württemberg im vergangenen Sommer hätten mutmaßliche Mitglieder für die terroristische Vereinigung und ihre Ziele geworben, so die Behörde. Im November hätten Beschuldigte in Norddeutschland gezielt Polizeibeamte für die Vereinigung gewinnen wollen. Wenig überraschend ist, dass unter den Beschuldigten neben mehreren Reservisten der Bundeswehr auch mindestens ein Angehöriger des Kommandos Spezialkräfte, KSK, der Bundeswehr ist, das über die Jahre immer wieder durch rechte Umtriebe auffiel. Der Soldat sei im Stab des KSK eingesetzt, sagte ein Sprecher des militärischen Abschirmdienstes gegenüber der deutschen Presseagentur. Es handle sich um einen Unteroffizier. Bei der Razzia seien sein Haus und sein Dienstzimmer in der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw durchsucht worden. Die Razzia sorgte am Mittwoch für zahlreiche Reaktionen aus der Bundespolitik. Janine Wissler, Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, erklärte, die Großrazzia sei ein weiterer Beleg für die besorgniserregende Präsenz einer militanten, bewaffneten und international vernetzten rechten Szene in Deutschland. Das internationale Auschwitz-Komitee bedankte sich am Mittwoch bei den Sicherheitsbehörden. Die Bewaffnung der Betroffenen ist mehr als besorgniserregend, ebenso wie ihre augenscheinlichen Verbindungen in Bereiche des Militärs und der Polizei, erklärte Vizepräsident Christoph Häupner am Mittwoch. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Die nächste Meldung betrifft die Deutsche Post bzw. ein weiteres Zivilisationsversagen, das sich in Deutschland ausbreitet. Die Deutsche Post will ihre Profite weiter steigern und erwägt einen möglichen Aufschlag für die schnelle Zulieferung von Briefen. Was wir unter schnell verstehen, muss man abwarten. Wir sollten überlegen, ob wir den Kunden die Wahl der Laufzeiten überlassen, sagte Nicola Hagleitner, die in dem Konzern für Briefe und Pakete zuständig ist, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Mittwoch. Sie könnten dann entscheiden, ob Ihnen eine besonders schnelle Zustellung einen Aufpreis wert ist oder ob die Briefe auch etwas länger unterwegs sein dürfen. Der letzte Brief, den ich nach Deutschland geschickt habe, hat über 3 Wochen gedauert. Die Post brauche mehr Flexibilität, sagte Hagleitner weiter. Die starren Laufzeitvorgaben halten wir in der Ära der elektronischen Kommunikation für nicht mehr zeitgemäß. Ich übersetze mal, das heißt Personal sparen, schlampig arbeiten, unterbezahlte Analphabeten einstellen. Derweil häufen sich bei der Post die Beschwerden wegen verspäteter oder verschwundener Briefe und Pakete. Im November sind rund 7000 Postbeschwerden eingegangen, teilte die Bundesnetzagentur am Sonntag mit. Das waren weniger als im Oktober, als rund 9400 Beschwerden bei der Behörde landeten. Aber mehr als im September, da waren es 5000, sowie im Juli und August zusammengerechnet 6500. Thema: Der Einfluss des sogenannten Freien Westens geht weiter zurück. Peking vertieft Beziehungen zu Riad. Riad. China vertieft die Beziehungen zur arabischen Welt. Präsident Xi Jinping traf am Mittwoch zu einem Besuch in Saudi-Arabien ein. Im Laufe der Woche werde die Delegation Geschäfte im Wert von 30 Milliarden US-Dollar abschließen, teilte die staatliche saudische Nachrichtenagentur SBA mit. Xi werde vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman großzügig empfangen. Den US-Präsidenten Joseph Biden hatte der Regent im Juli noch betont kühl begrüßt. Nach den Gesprächen in Riad will Xi die Führer der anderen Golfstaaten treffen. Geplant ist noch ein weiteres Gipfeltreffen mit arabischen Führern. Auch da sollen Abkommen unterzeichnet werden. Das chinesische Außenministerium sprach von einem epochalen Meilenstein in der Geschichte der Entwicklung der chinesisch-arabischen Beziehungen. Was für ein schöner Sonntag. Thema Rassismus in Deutschland, Bayreuth. Ein halbes Jahr nach einer rassistischen Attacke auf den Bayreuther Stadtrat Halil Tastelen von der SPD ist der Angreifer zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Bayreuth verurteilte den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu 1 Jahr und 3 Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung, wie ein Sprecher des Gerichts am Mittwoch mitteilte. Zudem verpflichtete sich der Angeklagte, 4.000 Euro Schmerzensgeld an Tastelin sowie 500 Euro an einen gemeinnützigen Verein zu zahlen. Der mehrfach vorbestrafte Mann soll den Kommunalpolitiker rassistisch beleidigt und ihm einen Kopfstoß verpasst haben. Eine Woche nach der Tat nahm die Polizei den Mann fest. Thema Kohlestrom und Wirtschaftskrieg gegen Russland. Berlin. Infolge des Wirtschaftskriegs wird Kohle für die Energieversorgung in Deutschland immer wichtiger. Im Sommerquartal kletterte die Einspeisung von Kohlestrom auf Jahressicht um 13,3%, wie das Statistische Bundesamt Destatis am Mittwoch mitteilte. Damit stammte der ins Netz eingespeiste Strom zwischen Juli und September zu mehr als einem Drittel, 36,3%, aus Kohlekraftwerken, während es im dritten Quartal 2021 nur 31,9% waren. Trotz hoher Gaspreise stieg auch die Stromerzeugung aus Erdgas. Sie war 4,5% höher als im Vorjahresquartal und machte 9,2%, Vorjahresquartal 8,8% des eingespeisten Stroms aus. Thema zahmer US-Imperialismus. Washington. Ein US-Bundesrichter hat eine Klage gegen den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman wegen der Ermordung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi abgewiesen. Er verwies dabei am Dienstag, Ortszeit, auf eine von der US-Regierung übermittelte Stellungnahme, wonach der Verklagte amtierender Regierungschef und damit immun sei. Bin Salman ist allerdings erst im September zum Ministerpräsidenten ernannt worden. Unter anderem diese zeitliche Abfolge bereite ihm Unbehagen, erklärte Richter John Bates. Auch wenn Khashoggis Verlobte Hatice Kendic in ihrer Klage starke Argumente vorgebracht habe, müsse er dem Regierungsstandpunkt folgen. Cengiz wollte in dem Prozess den Nachweis erbringen, dass Bin Salman hinter der Ermordung Khashoggis im Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul stand. Küss die Hand, Kronprinz. Jubel, jubel. Freund des freien Westens. Ja. Für ein schöner Sonntag. Thema Afghanistan. Auch in Afghanistan scheinen nach 20 Jahren US-Krieg und US-Besatzung die Dinge leider wieder ins mittelalterliche Lot zu kommen. Kabul. Die islamistischen Taliban in Afghanistan haben erstmals seit ihrer Rückkehr an die Macht einen Menschen öffentlich hingerichtet. Der wegen Mordes verurteilte Mann sei am Mittwoch in Farah, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, während einer öffentlichen Versammlung von Einwohnern hingerichtet worden, erklärte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid. Thema Ukraine bzw. NATO-Krieg gegen Russland bzw. Putins Krieg gegen die Ukraine. Washington. Nach den mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriffen auf Militärstützpunkte in Russland geht die US-Regierung auf Distanz zu Selenskyj. Außenminister Antony Blinken sagt am Dienstag Ortszeit: Wir haben die Ukrainer weder ermutigt noch befähigt, innerhalb Russlands anzugreifen. Es sei jedoch wichtig zu verstehen, was die Ukrainer tagtäglich durch die anhaltende russische Aggression erleben. Experten gehen davon aus, dass Kiew mit einfachen Drohnen aus der Sowjetzeit in den russischen Luftraum eingedrungen sein könnte, nicht aufgrund der milliardenschweren Militärhilfe seiner westlichen Verbündeten. Das wäre nämlich ein Kriegsfall für die Sowjetunion, ein Angriff der NATO direkt auf ihr Territorium. Ich wollte natürlich Russland sagen und nicht Sowjetunion. Thema unser Bargeld. Manche sagen schon, es wären die ersten Schritte, um uns auch noch das Bargeld aus der Hand zu nehmen und damit die totale Kontrolle über unsere persönlichen privaten Finanzen zu erringen. Brüssel. Die EU-Staaten haben sich als Maßnahme gegen Geldwäsche, so heißt es, auf eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro verständigt. Am Mittwoch einigten sich Vertreter der Länder auf eine Position bei neuen Gesetzen gegen die Finanzierung von Terrorismus und Geldwäsche. Große Bargeldzahlungen über 10.000 Euro werden nun möglich sein, sagte der tschechische Finanzminister Zbigniew Stanjura, der die Verhandlungen im Rat leitete. Zudem sind Beschränkungen für Kryptowährungen wie Bitcoin geplant. Nun muss das EU-Parlament noch eine Position finden, bevor die Staaten und die Abgeordneten darüber verhandeln können. Die Bundesrepublik Deutschland sieht die Bargeldobergrenze kritisch und hatte sich bei Teilen des Pakets enthalten. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP sagte Anfang der Woche, Bargeld sei auch ein Ausdruck von Privatsphäre und Datenschutz. Trotz der deutschen Enthaltung wird die Obergrenze nun wahrscheinlich kommen. Die neuen Regeln sehen zudem vor, dass Kryptodienstleister Informationen über ihre Kunden prüfen müssen. Thema Wirtschaftskrieg gegen Russland. Brüssel. Die EU-Kommission will den Wirtschaftskrieg gegen Russland intensivieren und ein 9. Sanktionspaket gegen das Land beschließen. Russland bringt weiterhin Tod und Verwüstung in die Ukraine, schreibt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch auf Twitter. Wir stehen an der Seite der Ukraine und lassen Russland für seine Grausamkeiten bezahlen. Die bisherigen 8 Sanktionspakete, die die EU eingeführt hat, zeigten bereits deutliche Wirkung, so von der Leyen. Die Frage ist nur, wo am meisten, ob hier im freien Westen oder im bösen Russland. Mit dem 9. Paket sollen fast 200 Personen und Organisationen zur Sanktionsliste hinzugefügt werden. Dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zufolge geht es etwa um Mitglieder des russischen Militärs, der Verteidigungsindustrie sowie der Regierung. Zudem sollen 3 weitere russische Banken sanktioniert werden, wie von der Leyen mitteilte. Sie nannte auch neue Exportbeschränkungen für Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können. Es sollen 4 Nachrichtenorganisationen, die der Kommissionschefin zufolge Propaganda verbreiten, vom Netz genommen werden. Zum Schluss nannte sie wirtschaftliche Maßnahmen gegen den russischen Energie- und Bergbausektor. Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen werden nun von den EU-Mitgliedstaaten diskutiert und könnten bereits nächste Woche beschlossen werden und in Kraft treten. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма Нименсленд. И я Яна из России, из Ростова-на-Дону. Und zum Schluss noch die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wirecard-Prozess gestartet. Vor dem Landgericht München müssen sich der ehemalige Chef des insolventen Finanzdienstleisters Braun und 2 weitere Ex-Manager verantworten. Sie sollen Anleger und Kreditgeber getäuscht haben, indem sie die Bilanzen des früheren DAX-Konzerns fälschten. Der Schaden liegt bei etwa 3 Milliarden Euro. Konsequenzen aus Razzia in Reichsbürgerszene. BKA-Chef Münch forderte im ARD-Morgenmagazin einen Vorabcheck für Bewerber bei den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Er rechne mit weiteren Durchsuchungen in den kommenden Tagen. Bislang seien 54 Personen im Umfeld der gestern zerschlagenen Gruppe identifiziert. 19 sind bereits in U-Haft. Heute werden weitere dem Haftrichter vorgeführt. Erweiterung des Schengen-Raums. Die EU-Innenminister beraten heute darüber, ob Kroatien, Rumänien und Bulgarien beitreten dürfen. Die EU-Kommission sieht die Voraussetzungen erfüllt. Bei Rumänien und Bulgarien hat unter anderem Österreich ein Veto angekündigt. Dem Schengen-Raum ohne Personenkontrollen gehören 22 EU-Staaten an, sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz. Machtwechsel in Peru. Die bisherige Vizepräsidentin des Landes Boluarte ist als Nachfolgerin des gestürzten Präsidenten Castillo vereidigt worden. Die 60-Jährige will nun eine Regierung der nationalen Einheit bilden. Castillo wurde festgenommen und wegen Rebellion angeklagt. Er hatte zuvor versucht, den Kongress aufzulösen. Daraufhin hatte ihn das Parlament abgesetzt. Bundesweiter Warntag. Um 11 Uhr hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe überall in Deutschland einen Probealarm ausgelöst. Die Warnung wurde über Sirenen, Radio und Fernsehen, Handy und Warn-Apps verbreitet. Ziel ist es herauszufinden, wie viele Menschen die Behörden im Ernstfall erreichen würden. Um 11.45 Uhr wird dann Entwarnung gegeben. Das Wetter. Heute vom Norden bis in die Mitte Schnee oder Regenschauer. Ganz im Norden später freundlich, im Süden trocken und vor allem an den Alpen auch längere Zeit sonnig. Höchstwerte -2 bis +6 Grad. Der Winter kommt und mit ihm meine Alte, die an der Ecke stets Kastanien brät. Ihr Antlitz schaut aus einer Tücherspalte, froh und gesund, ob Falte auch bei Falte seit vielen Jahren es durchzieht. Und tüchtig ist sie, ja, das will ich meinen. Die Tüten müssen rein sein und das Licht an ihrem Stand muss immer helle scheinen. Und von dem Ofen mit den krummen Beinen verlangt sie streng die heiße Pflicht. So trefflich schmort auch keine die Maroni. Dabei bemerkt sie, wer des Weges zieht. Und alle kennt sie, bis zum Tramway-Pony. Sie treibt's ja Jahre schon, die alte Toni. Und leise summt ihr Herd sein Lied. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 5. bis zum 19. Dezember 2022 im Niemandsland. Beachlife Elend. Am 1. Dezember kam die Tageszeitung El Periodico mit einer Schlagzeile und einem Foto an die Kioske, die das Elend der obdachlosen Immigranten veranschaulichen. Ein Zeltlager am Strand der Barceloneta. Es sind Gruppen von afrikanischen Sin Papeles-Immigranten, die nach eigenen Angaben keine Papiere besitzen, die ihre Identität oder ihr Herkunftsland dokumentieren könnten. Doch erklären die Behörden, dass es in ihrer Mehrheit Subsaharianos seien. Im Zelt unter Palmen, das klingt für manche wie ein Traum. Für diese Leute ist es ein Albtraum. Besonders in den letzten zwei Wochen, in denen die Temperaturen spürbar gesunken sind und vereinzelte Regenschauer niedergingen. Das Rathaus versichert unterdessen, man habe diesen Menschen soziale Betreuung angeboten, doch hätten die Betroffenen dies abgelehnt. Ein junger Senegalese, der seit 3 Monaten in einem Zeltlager am Strand von San Sebastian lebt, erklärt, dass die meisten seiner Schicksalsgenossen aus Gambia und Senegal stammten. Ihr gemeinsames Problem sei, dass sie keine Ausweispapiere besitzen. Auf dem Platz Plaza del Mar und der Calle Pescadores in der Barceloneta kommt es in letzter Zeit öfter leider zu Schlägereien und Alkoholexzessen unter den Emigranten sin papeles. Die Anwohner nun befürchten, dass diese jungen Männer jetzt aus der Not heraus in den Drogenverkauf an Straßenecken und Plätzen einsteigen werden. Aus Angst vor der Ausländerpolizei und einer möglichen Abschiebung meiden die meisten Migranten jeden Kontakt und jedes Hilfsangebot des Rathauses und anderer Behörden. Der Anwohnerverein Association de Veïns, der die Situation in den wilden Camps aufmerksam beobachtet, erklärt über seinen Präsidenten Manuel Martinez, dass man die Polizei und die Behörden auffordere, das Konfliktpotenzial, das sich dort bildet, zu entschärfen, besonders die Probleme, die aus Konfliktverhalten entstehen. Genau in dieser Woche jährt sich die Tragödie von der Plaza Tetuan. Dort starben am 30. November 2021 4 Migranten, ein Ehepaar und ihre 2 Kinder, bei einem Brand in einer verlassenen Bankfiliale. Barcelona, Müllmetropole. Der vor 10 Monaten abgeschlossene Vertrag über die Lieferung von Müllautos an die Stadt Barcelona ist von der Vertragsfirma noch nicht erfüllt worden. 200 Müllabfuhrautos sind immer noch nicht fristgerecht geliefert. Von den 711 Prototypen, die an 5 Stadtbezirke geliefert werden müssen, fehlen 225. Seit Juni 2022 müssten die Fahrzeuge eigentlich schon im Einsatz sein. Die Lieferfirma gibt als Grund an, dass es Probleme bei der Materialbeschaffung gäbe und aufgrund der Covid-Pandemie Personalmangel. Die Lieferung sollte in 2 Teillieferungen erfolgen. Die erste vor Juni, 432 Wagen, 71 fehlen hier noch. Die zweite Lieferung ebenfalls bis Ende Juni, 279 Wagen, 154 davon wurden noch nicht geliefert. Vergessen wir nicht, die Müllpolitik einer Großstadt ist von erstrangiger Bedeutung. Barcelonas Müllstatistik für das Jahr 2021 legt hiervon beredtes Zeugnis ab. Quelle ist hier Arca de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Was gibt es da an Müll? Restmüll 440.428 Kilo Restmüll, 59.098 Kilo Papierkarton, 35.518 Kilo Glas, 27.483 Kilo Verpackung und 113.080 Kilo Biomüll. Barcelona, Stadt der Tragödien. Zahid Imran, Bruder und Schwager, der vor einem Jahr, wie vorhin gemeldet, beim Brand in der Bankfiliale an der Plaza Tetuan umgekommenen Familie, ist nur durch einen glücklichen Zufall selbst dem Flammentod entkommen. Er klagt jetzt an: Ich muss wissen, wer am Tod meiner Familie schuld ist. Die pakistanische Gemeinschaft in Barcelona spendete damals 16.000 Euro für die Rückführung der Leichen nach Pakistan. Ich war damals bei einem Freund zu Hause, als der Brand geschah, der meine Frau, meinen Bruder und meine 2 Kinder tötete, sagt er. Wer war das, fragt er sich heute noch. Waren es andere Mieter oder Bewohner des Hauses, die das Feuer gelegt haben? Die Besitzer der ehemaligen Bankfiliale, wer ist schuld? Das Rathaus, das es zugelassen hat, diesen Ort zu bewohnen? Imran ist Analphabet und spricht nur Urdu. Er kommt beim Interview immer wieder ins Stocken. Auch sein Übersetzer bekommt Tränen in die Augen. Imran ist 2003 nach Spanien gekommen, ohne Aufenthaltsrecht, ohne Recht auf Arbeit. Imran lebt vom Schrottsammeln. Die leerstehende Bankfiliale an der Plaza Tetuan war für ihn und seine Familie die einzige Möglichkeit, überhaupt irgendwo wohnen zu können. Inzwischen hat das Rathaus die Betreuung des Mannes übernommen. Obwohl er selber sagt, dass niemand sich um ihn kümmere, erklärt Sonia Fuertes von Acción Social, Er war zuerst in Badalona und sagt, er habe dort schon ein soziales Netz an Freundschaften. Die Polizei Mossos de Squadra hat den Brand untersucht und in ihrem Abschlussbericht erklärt, dass es sich bei dem Brand um einen Unfall gehandelt habe. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Energiearmut in Barcelona. Die katalanische Landesregierung Govern fordert die Energiekonzerne Naturgy, Iberdrola und andere auf, die Stromkostenschulden der ärmsten Familien, die sogenannten Verwundbaren oder Familias Vulnerables, zu erlassen. Der Stromkonzern Endesa hat diesen Schritt bereits getan. Jedoch gibt es hunderte Familien, die seit 2015 Stromkostenschulden bei den anderen Stromkonzernen angehäuft haben. Es ist das erste Mal, dass El Govern sich öffentlich in dieser Weise für die Armen einsetzt. Wie gesagt, auch hier im modernen Sprech werden Arme jetzt verwundbar genannt. Im Jahr 2015 trat das katalanische Energiegesetz in Kraft, das den Stromkonzernen verbietet, Stromschuldnern die Elektrizität bzw. den Strom einfach abzuschalten. Das Gesetz gegen die Energiearmut verhindert aber nicht, dass die betroffenen Familien seit 2015 Stromkostenschulden anhäufen, die sie mittlerweile nicht mehr bezahlen können. Die Mahnungen und Rechnungen und Drohungen in Form von Briefen, die die armen Leute ständig ins Haus geschickt bekommen, erzeugen bei ihnen Gefühle von ständiger Angst und Beklemmung. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Sprachenpolitik in Katalonien. Die katalanische Landesregierung Govern hat einen Aktionsplan zur Förderung der katalanischen Sprache in Gang gesetzt, der aus 100 Aktionen bzw. Maßnahmen besteht. Diese Aktionen sollen in verschiedenen Bereichen stattfinden. Gesundheitspolitik, Fahrschulen und Schulen. Das Ziel sei hier, so Pere Aragonès, Präsident der katalanischen Landesregierung, ganzheitlich und frei auf Katalanisch leben zu können. Plenament i jure. Auf die Frage hin, wie die Situation bei der 25%-Frage sei, das heißt 25% aller Unterrichte an katalanischen Schulen müssen per Gesetz auf Spanisch abgehalten werden, sagte Aragonès, ein Jahr nach dem Urteil des obersten Gerichtshofes werden die 25% nicht auf Spanisch unterrichtet, ausgenommen in 26 Gruppen aus einer Gesamtzahl von 72.000. Er ist sehr stolz darauf, dass das nicht geschehen ist. Dies vermeldete also Aragonès triumphierend, um den Independentistas von Junts entgegenzukommen. Besonders in Krankenhäusern und Altersheimen, so Aragonès, werde nun dank seines Aktionsplans mehr Katalanisch gesprochen. Auch die Strafgelder für die Geschäfte, die ihre Ladenschilder nicht auf Katalanisch beschriften, sollen durch die Verpflichtung der Ladeninhaber zu Katalanischkursen ersetzt werden. Im Jahr 2022 gab es 33 Strafgeldbescheide wegen nicht-katalanischer Beschriftung bei 456 Anzeigen und 968 Eingriffen in die Beschriftungsweise. Was die audiovisuellen Medien und Plattformen betrifft, so sei das Katalanisch eine diskriminierte Minderheitensprache. Spanien mache hier große Schwierigkeiten, katalanische Untertitel und Synchronisierungen zu fördern. So Pere Aragonès von der katalanischen Landesregierung. Globale Kraken. Die Stadt Barcelona wird ab März 2023 eine Abgabe, die Tassa Amazon, von der US-amerikanischen Lieferkrake kassieren. Die Gebühr wird auf die Lieferungen von im Internet bestellten Waren im Großraum Barcelona erhoben, wenn der Konzern Amazon die Kaufhandlung abgewickelt hat. Nach 3 Jahren Debatte ist es nun soweit. Alle großen Lieferanten, Postbotenfirmen mit über 1 Million Euro sind von der Tassa Amazon jetzt betroffen. Darunter nehmen Amazon die Firmen DHL, UPS, Seur, MRW oder Correos Express. Ein Sprecher von Ada Colaus Rathaus erklärte, dass es sich um eine Pioniermaßnahme in Europa handle. Man habe Gespräche mit Amazon über die Maßnahme geführt. Amazon selber erklärt hierzu nichts. Die Gebühr, so Jaume Colboni, Teniente der Alcalde für Ökonomie im Rathaus, soll auch das Kaufverhalten der Kunden beeinflussen. Ziel sei es, dass die Kunden sich die Waren an Abgabestellen abholen, anstatt die Lieferfahrzeuge in Anspruch zu nehmen, die zunehmend die Straßen der Stadt verstopfen und ein Problem für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer geworden sind. Barcelona, Hauptstadt der Obdachlosen, zweiter Teil. Die Zahl der in Barcelona auf den Straßen lebenden Obdachlosen ist seit 2008 um 36% gestiegen. Barcelona ist zum letzten Zufluchtsort für alle Ausgestoßenen und Gescheiterten geworden. Das sind Schlussfolgerungen einer Studie des Instituts für regionale und metropolitane Studien in Barcelona. Die Studie erklärt auch, dass die Hälfte der Obdachlosen in Barcelona weniger als 5 Jahre in der Stadt sei. Die Zahl der Obdachlosen Sin Techo wird mit 1.493 angegeben. Die Dunkelziffer ist hier viel höher. 1.120 von ihnen schlafen direkt auf der Straße. Den Anstieg der Obdachlosenzahl erklärt die Studie unter anderem mit den zunehmenden Zwangsräumungen der letzten Jahre. Nur 13% der obdachlosen Frauen zum Beispiel stammen aus Barcelona. 30% kommen von außerhalb des Stadtbereichs in Katalonien. 30% erklären, dass sie aus dem Ausland stammen. 60% erklären, dass sie zum ersten Mal in Barcelona Bekanntschaft mit der Straße als Schlafort gemacht hätten. Barcelona, Sterben von Traditionsgeschäften. El Jofama, eine der ältesten Kneipen mit 70-jähriger Tradition, auf der Ecke Calle Girona und Avenida Diagonal gelegen, hat am vergangenen Samstag für immer die Türen geschlossen. Die Besitzerin Anna hat einen eigenhändig geschriebenen Abschiedsbrief an die geschlossene Rollladengittertür geheftet. Die Bar El Jofama wird gezwungen, für immer zu schließen, heißt es dort. Das Gebäude, in dem die Bar El Jofama liegt, wurde von einem Investitionsfonds gekauft, was einem Todesurteil für Läden und Bewohner gleichkommt. Das erklärt die Enkelin der ersten Besitzer der Kneipe, Cisco und Antonia. Wo einmal Leben und Nachbarschaftsbeziehungen waren, werden jetzt nur noch Tourismus-Apartments sein, mit hohen Touristenmieten und einem Gaia-Fonds als Eigentümer. Es ist absolut traurig. Luftpiraterie, einmal anders. Zwangslandung auf El Prat. 28 Personen sind aus einem Flugzeug am frühen Morgen des 7. Dezember geflohen, als eine Frau mit einer fingierten Notgeburt das Flugzeug zur Notlandung gezwungen hatte. Die Maschine kam aus Casablanca, sie war unterwegs nach Ankara. Die geflüchteten Passagiere liefen über die Landebahn davon. 14 von ihnen konnten von der Polizei wieder eingefangen werden, nach den anderen 14 wird noch gefahndet. Der Frau und ihren Komplizen droht jetzt eine Anklage wegen schwerer Störung der Flugsicherheit und der öffentlichen Ordnung. Mehrere Personen wurden in Haft genommen. Wie gesagt, das Flugzeug war eine türkische Maschine mit Ziel auf Istanbul. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. Einen gruseligen Fund macht ein Obdachloser vor knapp 10 Tagen, als er im Eixample-Viertel mit einem Stock in einem Müllcontainer herumstocherte und einen Koffer mit einem menschlichen Torso darin fand. Der Container in der Calle Casanova, Ecke Avenida de Roma, wurde dann von der Polizei beschlagnahmt und nachdem alle Container im Umkreis von mehreren Straßenblocks nach weiteren Leichenteilen durchsucht worden waren, wertete man die Bilder verschiedener Straßenüberwachungskameras aus. Mittlerweile ist Folgendes bekannt. Der Torso des Toten gehört zu einem 50-jährigen Deutschen mit dem Namen Alex. 2 verdächtige Wohnungsgenossen des Toten wurden verhaftet. Ein Ire, der ist 31 Jahre alt, und ein 51-jähriger Ukrainer. Über die Umstände des Todes von Alex ist bisher noch nichts bekannt geworden. Niemands Land ist ein Programm in Alemany der Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Macro Puente. Die sogenannte Superbrücken-Feiertagswoche ist da, der 6. Dezember, das war der Dienstag, ist der Tag der Konstitution, der Verfassungsfeiertag, und der 8. Dezember, Donnerstag, das ist heute, die Immaculada Concepción, de la Virgen María, der Tag der unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria. Die meisten Geschäfte im Zentrum der Stadt werden an den Feiertagen und auch am Wochenende sowie Sonntag, dem 11. Dezember, geöffnet sein. Diese Feiertage sind allerdings rein nationale Feiertage und das wird den Tourismus beeinflussen. Der wird nämlich hauptsächlich nationaler Natur sein. Das sind die Tage, an denen man im Zentrum statt der Briten, Japaner, Deutschen, Franzosen, Dänen etc. hauptsächlich Touristen und Ausflügler aus dem Inneren von Katalonien und anderen spanischen Provinzen antrifft. Es ist das erste Vorweihnachtsgeschäft ohne die Covid-Beschränkungen der vergangenen Jahre, ohne Maskenpflicht. Der Einzelhandelsfachverband blickt den verkaufsoffenen Feiertagen optimistisch entgegen. 77% der befragten Händler erwarten ein gutes Geschäft. Kulturtheater und Vergangenheitsbewältigung in Barcelona. Das Theaterstück America basiert auf einem Text des Dramaturgen Sergi Pompermayer und thematisiert im Villarroel-Theater die Vergangenheit Barcelonas als, Achtung, Sklavenhändlerstadt bzw. Stadt des Sklavenhandels. Viele große Vermögen von katalanischen Bourgeoisie-Familien wurden durch den Sklavenhandel verdient. Seit dem 6. Dezember wird das Thema als eine Mischung aus Komödie, Tragödie und Geschichtslektion dargeboten. Julio Manrique ist der Regisseur. Die Schauspieler sind die Veteranin Karma Fortun, Juan Canessas und Mireia Achala und andere junge Schauspielerinnen und Schauspieler natürlich auch. Die Handlung umfasst zwei Zeitebenen, das Kuba des 19. Jahrhunderts und das Katalonien von heute. Alles beginnt, als eine katalanische Großbürgerfamilie den Diada-Feiertag des 11. September 2021 feiern will und gleichzeitig den 20. Geburtstag des Erben des Hauses. Dargestellt ist dieser junge Mann von Marc Bosch. Der Junge taucht aber mit einer schwarzen Freundin auf, gespielt von Tamara Ndong. Ihr Auftauchen beschwört das alte Familiengespenst wieder, der Familie, die Sklavenhändler-Vergangenheit des Großvaters und des Urgroßvaters und der Stadt Barcelona. Ziel des Stückes sei es, zu provozieren und nachdenklich zu machen über die Geschichte der verdrängten Verbrechen im Kolonialismus. Der Autor des Textes, Sergi Pompermayer, hat sich gründlich dokumentiert. Verschiedene Bücher und historische Forschungen bilden die wissenschaftliche Basis der Geschichte, etwa das Buch Negreros y Esclavos, Barcelona und die atlantische Sklaverei vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Autor Pompermayer stellt sich folgende Fragen über dieses dunkle Kapitel der Geschichte Kataloniens und Barcelonas. Wie kann es sein, dass uns bisher verborgen geblieben ist, dass Barcelona ein großer Umschlagsplatz im atlantischen Sklavenhandel war? Wie können wir uns als Katalanen als unterdrückte Nation fühlen, wenn wir doch selber andere unterdrückt, ja versklavt haben? Spanien erlaubte damals keine Sklaven auf seinem Territorium. Allein in den Überseekolonien war es möglich, Sklaven zu halten. Der Sklavenhandel wurde in Spanien erst 1886 abgeschafft. Spanien war damit die letzte Nation in Europa, die das machte. Schauspielerin Tamara Ndong, aus Guinea stammend, hatte schon mit der Fura dels Paus gearbeitet. Sie habe geweint, gelacht und alle möglichen Gefühle erlebt, sagt sie in einem Interview. Sie fordert eine Aufarbeitung der Geschichte, die eine Schande sei. Viele Leute sind immer noch ahnungslos, sagt sie. Das Stück America ist bis zum 26. Februar auf dem Spielplan im Villarroel Theater. Barcelona, Fußballmetropole. Die Euphorie der marokkanischen Fußballfans und Anwohner kannte am vergangenen Dienstagabend keine Grenzen, nachdem Marokko im Elfmeterschießen die übermächtige Fußballmannschaft Spaniens besiegt hatte. La Roja. Gegen 9 Uhr am Abend war das Zentrum der Stadt bereits gesperrt. Überall hüpften und feierten marokkanische Menschen mit Fahnen, Rufen und Gesängen. Die Rambla, Canaletas und auch die Gegend um Colón waren voller Leute. Viva Marruecos, riefen sie. Man sah auch Palästina-Fahnen, die fleißig geschwenkt wurden. Rauchkerzen wurden gezündet. Nach dem entscheidenden Elfmeter des Spielers Ashraf brach der kollektive Jubel aus. Erste Anlaufstelle war die Plaza Catalunya. Thema schmutziger Krieg, schmutzige Kampagnen und Drohpakete in Barcelona. Jetzt sind auch in Barcelona die Pakete mit Tierresten angekommen. Nach den ukrainischen Konsulaten in Madrid und Malaga hat auch das Konsulat der Ukraine in Barcelona einen Briefumschlag mit zerdrückten Tieraugen erhalten. So etwas sei, so ein Polizeisprecher, eine Drohbotschaft russischer Mafiabanden an unbequeme Journalisten und politisch unbequeme Oppositionelle. Die Polizei vermutet russische Banden hinter den makabren Postsendungen. Barcelona Katastrophenstadt. Zwei Nahverkehrszüge sind am gestrigen Mittwoch, dem 7. Dezember, bei Montcada y Reixac zusammengestoßen. 157 Passagiere wurden dabei verletzt, die meisten zum Glück leicht. Die Fahrgäste konnten sich selber aus den Waggons befreien. Viele hatten durch den Aufprall Prellungen erlitten, manche bluteten. Circa 35 Personen mussten in die Krankenhäuser gebracht werden. Bisher ist niemand schwer verletzt. Über die Ursachen des Unglücks wird noch ermittelt. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Barcelona, Verbrechen an Frauen. Die autonome katalanische Polizei Mossos d'Esquadra befreite am Dienstag, dem 6. Dezember, eine seit Ende November entführte Frau in Terrassa. Der Täter soll ein Ex-Freund der Frau gewesen sein. Der Mann wurde von der Polizei verhaftet. Der Täter hatte die Frau eine Woche lang in einer Hütte im Wald eingesperrt und sie dort gefoltert und vergewaltigt. Es gelang der Frau, Kontakt zu ihrer Mutter aufzunehmen, die wiederum die Polizei alarmierte. Der Täter hatte nämlich ein Handy liegen lassen, mit dem sie das machen konnte. Der Täter ist ein polizeibekannter Intensivverbrecher, der wegen verschiedener Delikte bereits, Achtung, 50 Mal verhaftet worden war. Ja, Sie haben richtig gehört, 50 Mal. Sowas läuft frei rum. Der Entführer befindet sich Gott sei Dank mittlerweile in Haft. Wir hoffen noch sehr lange, das Opfer im Krankenhaus. Und die letzte Meldung betrifft die Wohnhölle Barcelona. Im Elend des Wohnens hier in Barcelona nochmal fischen und betrügen. Das ist das allerletzte. 17 Mitgliedern einer Betrügerbande, viele von ihnen sind Rechtsanwälte und Notare, ehrenwerte Bürger, wird jetzt der Prozess gemacht. Sie werden beschuldigt, 128 Personen, darunter viele alte Menschen, mit fingierten Immobiliendeals und Verkäufen um ihr Geld gebracht zu haben. Es handelt sich um die berüchtigte Operation Cocoon. Einer der größten Immobilienskandale in der Geschichte Spaniens. Für einen der Haupttäter, dem Anwalt und Ex-Fotomodell Francisco Comitre San Martin, ja, so heißt er, fordert der Staatsanwalt 20 Jahre und 9 Monate Gefängnis. Auch Drogenhandel und Geldwäsche werden diesem Delinquenten in einem weiteren Verfahren zur Last gelegt, wofür weitere 16 Jahre Haft drohen. Ein anderer Beschuldigter, der Notar Arthur Segarra, sitzt wegen eines Mordes in Thailand übrigens im Gefängnis, wo er eines seiner Immobilienbetrugsopfer hingelockt und dann ermordet hatte. You are listening to Niemands Land, a radio show in German. 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Schöne, stille Sternennacht. Festlich und gut zur Heimkehr. Jetzt schon fühle ich, wie mit jedem Tage die Einsamkeit wächst, wie dieses Land, verlassen von Farben und Schatten, immer größer wird, immer breiter und immer mehr Hintergrund für bewegte Bäume im Sturm. Ich will in diesem Sturm bleiben, und alle Schauer fühlen dieses großen Ergriffenseins. Ich will Herbst haben. Ich will mich mit Winter bedecken und will mit keiner Farbe mich verraten. Ich will einschneien, um eines kommenden Frühlings willen, damit, was in mir keimt, nicht zu früh aus den Furchen steige. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Niemandsland, Kinowelten. Kurz vor Weihnachten kann man ruhig mal einen Klassiker empfehlen. Neben all den Neuerscheinungen in den großen Kinos gibt es natürlich auch immer etwas aus der alten Zeit zu sehen. Über zwei Filme möchte ich heute sprechen, die mir beide sehr gut gefallen, von denen ich allerdings nur einen uneingeschränkt empfehle, während der andere ausschließlich für Fans des blutigen Horrorkinos interessant sein dürfte. Letzterer heißt Venus und ist eine Produktion von 2022, gerade im Kino Yelmo in der Via Olympica gesehen. Der andere Film ist der Klassiker Casablanca, ein Kultfilm des Schwarz-Weiß-Kinos, der jetzt 80-jähriges Jubiläum hat. Doch zuerst zu Venus. Es ist, wie gesagt, ein Horrorfilm des spanischen Regisseurs Jaume Balagueró, der auf freie Art Motive des Fantasy-Horror-Autors H.P. Lovecraft variiert. Produzent des Films ist übrigens Alex de la Iglesia, was ein gewisses Horrorniveau auf spanische Art garantiert. 100 Minuten Schreckenblut und Jenseitiges sind garantiert. Alles spielt sich in einer Diskothek zuerst und dann den Rest des Films in einem Hochhaus am Stadtrand von Madrid ab, wo eine junge Stangentänzerin mit einer Sporttasche voll geklauter Fentanyl-Tabletten aufkreuzt, weil sie Zuflucht vor einer Drogenhändler- und Zuhälterbande zu finden hofft. In diesem Haus im 5. oder 6. Stock lebt ihre Schwester mit ihrer kleinen Tochter, die just in diesem Moment aus dem Hochhaus fliehen will, weil dort eine Satansekte ihr Unwesen treibt und die Reinkarnation Luzifers vorbereitet. Das bekommen wir Zuschauer erzählt, die Frau weiß das nicht. Die Frau hört nur schreckliche Geräusche und Schreie und das Kind hat Erscheinungen. Lucía se ha metido en un marrón muy gordo. ¿Qué coño es esto, Lucía? Ni Dios la ha visto. La chica está ahí. No me ha sacado todo esto. Son regalos que me trae ella. ¿Y quién es? La sirvienta. Todos acaban yéndose de aquí. No la escuches. ¡Ayúdame en tu mesa! Mehr will ich nicht verraten. Die Schauspieler sind durchweg erste Klasse, besonders Esther Exposito als Tänzerin Lucia und ihre 10-jährige Nichte Alba. Reiner Horror von Anfang bis zum Ende. Wer auf so etwas steht, unbedingt ansehen. Wer das Genre nicht mag, unbedingt meiden. Denn man bekommt hier so ungefähr alles gezeigt, jeden Horroreffekt dargeboten, den das Genre zu bieten hat. So viel zu diesem Film. Dann haben wir Casablanca auf dem Programm. 80 Jahre ist es nun her, seit Humphrey Bogart in der deutschen Synchronfassung den legendären Satz »Ich sehe dir in die Augen, Kleines« gesprochen hat. Der Klassiker mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman von 1942 ist immer noch höchst sehenswert und hat vor dem geschichtlichen Hintergrund des Zweiten Weltkrieges nichts von seiner Zauberkraft eingebüßt. Als Casablanca damals Premiere feierte, wurde gerade in der nordafrikanischen Stadt auf einer Konferenz die Anti-Hitler-Koalition geschmiedet. Eine für den kommerziellen Erfolg des Films glückliche Fügung. Casablanca. Zuerst einmal ist da natürlich Ricks Café. Seien Sie kein Narr, das ist Haus. Helfen Sie mir! Sie müssen mir helfen! Tun Sie was! Rick! Sollte man mich einmal abholen, Rick, weiß ich, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ich riskiere meinen Kopf für niemand. Humphrey Bogart spielt in Casablanca den undurchsichtigen Barbesitzer Rick Blaine, der in der Hafenstadt Casablanca sein Café Américain betreibt. Der Amerikaner hat sein Geld als Schmuggler gemacht und im spanischen Bürgerkrieg gegen General Franco gekämpft. Für Bogart ist die Hauptrolle in dem Film ein großer Karrieresprung und macht ihn international als Charakterschauspieler bekannt. Ich war ein Jahr in einem deutschen Konzentrationslager. Das ist Ehre genug für ein ganzes Leben. Sie geben uns den Namen? Wenn ich sie Ihnen im Konzentrationslager nicht gegeben habe, wo Ihnen ganz andere Methoden zur Verfügung standen, werde ich sie Ihnen jetzt bestimmt nicht verraten. In Ricks Café treffen unterschiedlichste Typen aufeinander. Alkoholschmuggler, jüdische Emigranten und Emigrantinnen, Kleinkriminelle, gestrandete Existenzen und 1942 auch hochrangige Nazis. In Nordafrika stehen sich deutsche Wehrmacht und Truppen der Alliierten im Krieg gegenüber. Die Zivilregierung untersteht dem französischen Vichy-Regime, eine explosive Situation auch im Film. Hollywood-Regisseur Michael Curtis, selbst aus Ungarn emigrierter Jude, beschäftigt am Set viele Menschen, die aus Nazi-Deutschland in die USA geflüchtet sind. Für deutschsprachige Schauspieler oft die einzige Arbeitsmöglichkeit. Peter Lorre hatte mit der Hauptrolle in Fritz Langs Film M, Eine Stadt sucht einen Mörder, 1931 Karriere gemacht. Auch er lebt jetzt als Immigrant in Amerika. Küss mich, als ob es das letzte Mal wäre. Im wahren Leben hatten beide Schauspieler andere Lebenspartner, aber als Filmpartner gelten Ingrid Bergman und Humphrey Bogart heute noch als das Liebespaar der Filmgeschichte schlechthin. Das Drehbuch basiert auf einem Theaterstück. 9 Drehbuchschreiber waren am Skript beteiligt. Bis zuletzt war der Schluss offen, was Bergman sehr irritierte. Wen liebte sie nun eigentlich? Wo warst du gestern Nacht? Das ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Kommst du heute Nacht? Ich mache nie Pläne im Voraus. Als er vor 80 Jahren anlief, wusste noch niemand, dass Casablanca zu einem der erfolgreichsten Filme der Kinogeschichte werden würde. Das US-Studio Warner Bros. Brachte ihn im November 1942 überstürzt in nur einem New Yorker Kino heraus. Der Grund? Anfang November waren alliierte Truppen an der damals noch französisch-nordafrikanischen Küste gelandet. Britische und US-amerikanische Soldaten befanden sich in Algerien und Marokko, auch in der marokkanischen Stadt Casablanca, die nun auf einmal in den Schlagzeilen war. US-Schauspieler Humphrey Bogart war deutlich kleiner als die hochgewachsene Schwedin Ingrid Bergman. Bei nahen Liebesszenen stand er deshalb auf einem Schemel. Gedreht wurde alles in einem provisorischen Studio am Flughafen Los Angeles, durften in Kriegszeiten keine Scheinwerfer aufgestellt werden. Die Flugzeuge waren aus Sperrholz und kunstvoll in Nebel gehüllt. Eine halbe Million Menschen haben sich zwischen 1933 und 1945 vor der Verfolgung der Nazis durch Flucht in Sicherheit gebracht. Auch der Widerstandskämpfer Laszlo sieht nur eine Chance, um zu überleben, die Flucht aus der marokkanischen Enklave. Seine Frau Ilse, dargestellt von Ingrid Bergman, entscheidet sich auf dem Flughafen in letzter Minute mit ihm zu gehen. Ein melodramatisches Filmende. Frank, for your thoughts. In America they bring only a penny. I guess that's about all they're worth. What? I'm willing to be overcharged. Das deutsche Publikum wartet lange auf das Original von Casablanca. Als der Hollywood-Film 1952 im Nachkriegsdeutschland in die Kinos kommt, hat der Verleih entscheidende Szenen drastisch gekürzt. Alle Bezüge zu Nazis und Immigranten sowie Verweise auf den Zweiten Weltkrieg sind getilgt. Eine im restaurierten Deutschland übliche Praxis. Seinen Siegeszug als Kultfilm tritt Casablanca erst 1975 an. Weltweit bekannt wird die französisch-marokkanische Hafenstadt 1943 durch die Konferenz von Casablanca, auf der die Alliierten die vollständige Vernichtung von Nazi-Deutschland vereinbaren. US-Präsident Roosevelt und der britische Premierminister Churchill gehen mit einem berühmten Bild vom Abschluss der Konferenz in die Geschichte ein, ebenso wie der Hollywood-Film. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Seit der US-Premiere vor 80 Jahren hat der Film Casablanca Kultstatus erlangt. An Humphrey Bogart und Ingrid Bergman erinnern sich viele Filmliebhaberinnen und Liebhaber noch immer, vor allen Dingen als Rick und Ilsa. Und einen Satz aus Casablanca kennt jeder, ob er den Film gesehen hat oder nicht. Rick haucht ihn in einer der bewegendsten Szenen der Filmgeschichte seiner Ilsa zu. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Ich schaue euch tief in die Augen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Die nächste Sendung gibt es um Weihnachten rum, beziehungsweise während der Weihnachtsfeiertage. Bis dahin verabschiede ich mich. Vielen Dank und machen Sie's gut. Agur, adeo, goodbye. Die heutige Sendung ist nachzuhören im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss. Only one answer can take care of all our questions. Der Wind im Winterwalde, die Flockenherde wie ein Hirt. Und manche Tanne ahnt, wie balde, sie fromm und lichterheilig wird und lauscht hinaus. Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin, bereit, wehet dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit.